es dir mal wieder beschissen geht, dann steh ich auf und geh meinen Weg. Denn ich glaube daran, dass irgendwann mein Leben wieder besser wird als momentan. Heb den Kopf und seh voraus, geh einfach weiter, geradeaus. Sei nicht sauer auf irgendwen, das wird schon wieder vorübergehen. Oh yeah, das Leben ist nicht schwer, denk ganz fest daran. Oh yeah, das Leben ist nicht schwer. Das Leben.